Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 11. November 1790. Die Rezension von deinen Künstlern in Bürgers Journal habe ich gelesen. Es hat sie ein guter Kopf gemacht, vielleicht Schlegel. Er hat dich größtenteils verstanden, und hier und da trifft man auf feine Bemerkungen in Ansehung der Sprache und Versifikation. Aber über das Philosophische des Stoffs hat er mich nicht befriedigt, so wenig als in seinen Bemerkungen über das Lehrgedicht. Seine Kritik sieht noch zu sehr an dir hinauf, und ich glaube, dass es eine Kritik mit Begeisterung gibt, wobei man auf den größten Künstler herabsieht. Der Kritiker wird alsdann Repräsentant der Kunst und erhält seine Würde von ihr, nicht durch sich selbst. Je größer das Talent des Künstlers, desto höher die Forderungen seines Richters. Solche Kritiken sind freilich nicht jedermanns Ding, und wer dazu taugt, mag lieber selbst etwas schaffen. Aber alle andere Art von Rezension verwüsten den echten Geschmack, anstatt ihn zu bilden. Auch mir ist Goethe zu sinnlich in der Philosophie, aber ich glaube, dass es für dich und mich gut ist, uns an ihm zu reiben, damit er uns warnt, wenn wir uns im Intellektuellen zu weit verlieren. Seine Heirat mit der Vulpius würde mich nicht sehr befremden. Erstlich fragt sich vielleicht, ob die schlimmen Gerüchte von ihr gegründet sind, und dann wäre es wohl möglich, dass man ihn sein bisheriges Verhältnis nicht in Ruhe fortsetzen ließe. Denke dir den Fall, dass er dem Mädchen gut ist, dass alle Welt auf sie loshackt, dass er ihr in einer kleinen Stadt keine erträgliche Existenz verschaffen kann, ohne sie zur Frau zu nehmen. In Weimar scheint man über das Konkubinat noch etwas anders zu denken als in Berlin. Dass du mit Funks Übersetzung zufrieden bist, freut mich. Wegen des Geldes hat er vielleicht gegen dich sehr gleichgültig getan, aber ich weiß, dass er's brauchen kann, und wünschte also wohl, dass du ihm, so wie der Band gedruckt ist und du das Honorarium erhältst, das seinige schicktest. Der Lycurg wird ein guter Pendant zum Moses werden und macht vielleicht noch ein besseres, für sich bestehendes Ganzes. Moses endigt nicht befriedigend, wenigstens bleiben viele Fragen und Zweifel, aber gegen die Einrückung der Szenen aus dem Menschenfeinde möchte ich sehr protestieren. Du verlierst gewiss wieder die Lust an diesem Werke wie beim Carlos, wenn ein Teil davon gedruckt ist. Ich habe noch immer große Erwartungen von diesem Menschenfeind. Meine juristischen Arbeiten gelingen mir, und was ich erwartet habe, es entspinnt sich eine Liebschaft zwischen mir und der Jurisprudenz selbst, was ihren historischen Teil betrifft. Der Stoff hat wirklich mehr Interesse, als man glaubt, und das Abschreckende liegt nur in der bisherigen Form. Lebe wohl, herzliche Grüße von M. und D. an dich und dein Weibchen, dein Körner.